Immer wieder hören will, dass er geliebt ist. Wie ein Liebhaber immer wieder diese Hingabe spüren will. Sag ihm, dass du dich ihm hingibst. Sag ihm, dass du ihm dein Herz gibst, dass du ihm dein Leben gibst. Ich habe gerade so stark wirklich die Bewegung des Himmels gespürt. Wirklich, der Himmel ist bewegt, der Himmel wird bewegt, der Himmel ist bewegt. Ich habe diese Bewegung des Himmels gespürt. Ich habe wie die Engel wahrgenommen, die einfach hier um diesen Raum herum sind und die wirklich in diesen Raum hineinschauen und die sehen, uns sehen. Dich sehen, wie du Jesus deine Hingabe ausdrückst, wie du Jesus deine Liebe ausdrückst. Und ich habe wirklich so wahrgenommen im Geist, wie die Engel sich so teilweise wie verwundert anschauen, überrascht und gleichzeitig wirklich so erstaunt, so wow, schau dir das an. Und mir wurde so bewusst, weißt du, für die Engel ist es vollkommen normal, auf Gott ausgerichtet zu sein, weil sie ihn ja ständig sehen. Aber ich habe dieses Erstaunen der Engel gespürt über uns hier, die wir so unsere Liebe diesem Gott ausdrücken, diesem Jesus ausdrücken, den wir nicht sehen mit unseren physischen Augen, der nicht sichtbar ist für unsere physischen Augen, aber wir drücken ihm unsere Liebe aus, weil wir ihm glauben. Und ich habe wirklich so, ich wurde dann erinnert an diese Stelle, wo es heißt in 1. Petrus 1, Vers 12, dass Engel begehren, in diese Dinge, in dieses Geheimnis hineinzuschauen. Sie kennen es nicht. Sie sind ja keine Söhne, sie sind keine Töchter. Und für sie ist es erstaunlich, einfach wahrzunehmen, dass es hier Wesen gibt, die wirklich Gott sich hingeben, einfach im Glauben. Nicht im Schauen, sondern im Glauben. Die einfach Jesus ihre Liebe ausdrücken, die Jesus lieben, mit unaussprechlicher Freude sich über ihn freuen, obwohl sie ihn nicht sehen. Für sie ist es normal, sich zu freuen über Jesus. Für sie ist es normal, sich Gott hinzugeben, weil sie sehen ihn Tag und Nacht. Aber zu sehen, dass hier Wesen sind, aus einer anderen Art von Wesen sind, die sich Gott hingeben und die Jesus lieben, ohne dass sie ihn sehen. Ich habe wirklich dieses Erstaunen und dieses Wow des Himmels empfunden. Halleluja. Und ich glaube wirklich, der Heilige Geist möchte uns ermutigen, weil weißt du, unsere Anbetung, unsere Hingabe wird wahrgenommen im Himmel. Unsere Anbetung, deine Hingabe bewegt den Himmel, bewegt das Herz Gottes, bewegt die Engel zu erstaunen, bewegt die Engel wirklich zu, wow, schaut dieses Geheimnis, schaut dieses Schauspiel, schaut dir das an. Weißt du, das ist das, wonach das Herz Gottes sich immer gesehnt hat. Kinder zu haben, Söhne und Töchter zu haben, die sich ihm hingeben, aus Glauben, die sich ihm hingeben, im Vertrauen, obwohl sie ihn nicht sehen, sich ihm hingeben. Also das ist das Geheimnis, das ist das gewaltige Geheimnis des Evangeliums. Das ist die Freude, die vor Jesus lag, als er durch das Kreuz durchgegangen ist. Das wollte er sehen, dafür hat er den Preis bezahlt. Dafür ist er durch das Leiden durchgegangen, damit er dich sehen kann, wie du dich ihm hingibst, obwohl du ihn nicht siehst, obwohl du Gott nicht siehst. Liebst du Gott? Halleluja, Halleluja. Oh Vater, wir danken dir, Herr, für das Werk, das du in unserer Mitte tust, Herr. Wir danken dir, Herr, für das Werk, das du in jedem Einzelnen tust, hier in der Glory Life Schule, jedem Einzelnen hier live, vor Ort, in jedem Einzelnen über Livestream, Herr. Danke, Herr, für diese Bewegung des Himmels, Herr. Danke, Herr, dass der Himmel uns bewegt, Jesus anzubeten, dass der Himmel uns bewegt. bewegt, uns Jesus hinzugeben. Und danke, dass andererseits wiederum der Himmel davon bewegt ist, wie wir uns ihm hingeben und wie wir ihn anbeten. Halleluja, Halleluja. Du vollbringst in uns das Wollen und das Vollbringen, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir Gläubige sein dürfen, Herr. Wir danken dir für diese Gnade, Herr. Wir danken dir für diese Gnade deiner Offenbarung, Herr. Durch das Geheimnis, das vor Weltzeiten verborgen war, Herr, ist uns geoffenbart worden, Herr, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, Herr. Oh, wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Vater im Himmel, Herr. Wir danken dir für deine Engel, die hier sind heute Abend, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, für diese Symphonie, Herr, von Himmel und Erde, Herr. Wir danken dir für diese Symphonie der himmlischen Wesen, Herr, mit den irdischen Söhnen und Töchtern, Herr. Wir danken dir, Herr, für diese Einheit des Geistes, Herr. Halleluja, Halleluja. Oh, ja, und Gott sagt wirklich, tauch ein, lass diesen Moment nicht an dir vorbeigehen, sondern geh rein, nimm alles auf, nimm alles auf, nimm alles auf, Halleluja. Oh, Halleluja, der Herr ist hier. Oh, Herr, wir gehören dir, unser Leben gehört dir, unser Herz gehört dir. Halleluja, danke, dass dein Geist über uns weht. Danke, dass du uns tiefer nimmst, dass du uns höher nimmst, Herr, mitten in dein Herz hinein. were holy, righteous, full of wonder and glory. You were worthy, blameless, the champion of the world. You were holy, righteous, full of wonder and glory. You were worthy, blameless, the champion of the world. Transportiert wird. Und ich sehe durch diesen Wirbel, der verwandelt. Weil das Wort Gottes sagt, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Und Gott verwandelt dich heute Abend. Er verwandelt dich wieder ein Stück weiter in sein Bild, sodass durch dich wiederum andere verwandelt werden können, um dich herum verwandelt werden können in dasselbe Bild. Halleluja, das ist dieser Wirbel, das ist diese Bewegung der Verwandlung im Geist. heißt, du wirst verwandelt, damit du wieder ein Verwandler sein kannst. Damit du wieder ein Kanal sein kannst zur Verwandlung. Du bist dieser übernatürliche Weltveränderer. Und er verändert dich, sodass du andere wieder verändern kannst. Halleluja. Heiß es einfach willkommen. Sag ihm einfach, danke Jesus. Danke, dass du mich verwandelst. Danke für den Wirbelwind der Verwandlung in meinem Leben. Oh, danke für den Wirbelwind der Verwandlung. Halleluja. Im Geist, ich sage einfach, du wirst verwandelt. Du wirst verwandelt. Sag das einfach im Glauben. So, du kannst es sehen. Weißt du? Du wirst verwandelt im Geist. Du wirst verwandelt im Geist. Du wirst verwandelt im Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Du wirst verwandelt. Du wirst verwandelt. Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du wirst verwandelt heute Abend. Verwandelt in sein Bild. Damit du wieder verwandeln kannst. Damit Gott durch dich wieder verwandeln kann. Wow. Halleluja. Geist, der uns verwandelt. Danke, Herr, dass wir im Anschauen deines Bildes nicht mehr die gleichen bleiben, sondern verwandelt werden in dasselbe Bild. Halleluja. Herzlich willkommen in der Schule der übernatürlichen Weltveränderer. Weißt du, du kannst diese Welt nicht verändern, wenn du selber nicht verändert wirst. Halleluja. Du wirst verwandelt und indem du verwandelt wirst, können andere durch dich verwandelt werden. Preis den Herrn. Also während du dir einen Platz suchst, sag noch zu irgendjemand in deiner Nähe, du wirst verwandelt, um zu verwandeln. Halleluja. Danke, Jesus. Preis den Herrn, ihr Lieben. Halleluja. Halleluja. Was für ein Vorrecht, in der Gegenwart Gottes zu sein. Halleluja. Und was für ein Vorrecht, solche wunderbaren Prediger und Lehrer des Wortes heute Abend bei uns zu haben, solche kostbaren Freunde, Pastor Peter und Vivian Hassler aus der Schweiz, aus Zürich, Leiter des Zoe Gospel Centers in Zürich, eine wunderbare Gemeinde, wir genießen es immer, wenn wir dort sein dürfen. Aber auch darüber hinaus hat Gott wirklich Pastor Peter und Vivian Einfluss gegeben, auch im Leib Christi. Und sie sind wirklich Pioniere auch des Wortes und des Geistes Gottes. Und wir sind sehr geehrt, Sie heute Abend hier zu haben und freuen uns, von Ihnen gelehrt zu werden und durch das, was Sie uns heute Abend bringen, verwandelt zu werden. Willst du verändert werden heute Abend? Halleluja! Bist du bereit, das Wort Gottes aufzunehmen, den Geist Gottes aufzunehmen? Komm, dann lass uns nochmal Pastor Peter und Vivian ganz herzlich willkommen heißen. So schön, dass ihr da seid. Halleluja! Komm nach vorne. Für euch beide jeweils ein Mikro oder nur du? Only you or also Vivian? Just one mic or two mics? Okay, I give you one and then if you need another. I'll get in trouble otherwise. Halleluja. Halleluja. Oh man. Einen schönen guten Abend aus der Schweiz. Ja. Wir freuen uns immer bei euch sein da in Stuttgart. Wir reden ja fast die gleiche Sprache, oder? Es ist also nicht ganz so anders, oder? Aber meine Frau, die hier ist, die ist auch wie ich in Amerika geboren, aber kam nach Deutschland zurück mit ihren Eltern, die Deutsche sind, hat Deutsch, also ist ein München gewesen, ja, seit Teenagerjahren. Ich habe sie geheiratet, sie kam in die Schweiz und der hat ihr das Schweizerdeutsch einfach geschenkt. Komm, Vivian, komm, red ein bisschen Schweizerdeutsch da vorne. Vivian, komm, komm jetzt. Also, der Herr kann Wunder tun. Alle Leute wundern sich immer, dass meine Frau so gut Schweizerdeutsch reden kann. Und jetzt muss ich auch gleich Grüezi miteinander sagen, gell? Ja, gut. Also, Grüezi miteinander. Ich freue mich, dass ich mega da sein darf unter euch. Nein, no, auch okay. Ich kann auch Bayern, Bayern, Bayern. Nein, das kann ich nicht mehr. Aber ich muss nur ein bisschen bleiben, dann kann ich auch ein bisschen Schwäbisch dann reden mit euch. Aber so von meinen Eltern her rede ich über einen Spitzenstein, aber das haben sie jetzt auch langsam aufgegeben. Ja, nein, ich freue mich riesig, hier zu sein unter euch. Viele Gesichter kenne ich nicht, ein paar neue sind da und das ist mega lässig. Und der Herr ist am Wirken bei euch. Tief in euren Herzen und es ist so schön zu sehen, die Verwandlung, die Gott ja bei euch hier in Baden-Württemberg vor sich nimmt. Baden-Württemberg wird für Jesus, ganz Deutschland, ganz Europa, die ganze Welt erreichen wir für Jesus. Amen. Und davon seid ihr ein Baustein und lasst euch heute Abend durch meinen wunderbaren Mann, der Lehrer, der das Wort Gottes wirklich wunderbar lehren kann und euch ermutigen kann und hungrig danach macht, das Wort selber zu studieren. Weil so kennen wir Jesus nur noch enger und näher und er wird ein Teil von unserem Leben und nicht nur in seiner Gegenwart, sondern durch das Wort. Alles, was wir erleben, wird vom Wort Gottes bestätigt. Und wenn du das Wort Gottes nicht kennst, dann kannst du das auch nicht bestätigen lassen und Entschuldigung, ja, wenn wir im Geiste wandeln, muss es immer akkurat sein, dem Wort gemäß sein und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz füllen mit dem Wort Gottes. So, lasst euch heute Abend inspirieren und ja, ich verrate nicht. Dankeschön. Ja, wunderbar. Ja, also ich möchte natürlich auch all diejenigen im Livestream natürlich auch herzlich begrüßen, auch hier aus Filderstadt. Und es ist immer wieder schön, hier mit euren Pastoren zusammen zu sein. Also es ist ein riesengroßen Segen, wo auch immer sie hinkommen. Also danke schön, dass ihr sie uns immer wieder mal ausleiht, auch zu uns zu kommen, nach Zürich. Wir hatten sie bei uns letzten November. Und wir waren wirklich also riesen gesegnet. Ich bin hier schon lange unterwegs, also wir haben auch schon, ihr feiert euer 30-jähriges diesen Sommer am 7. Juli und wir haben unseren 40-jährigen schon, glaube letztes oder vorletztes Jahr haben wir gefeiert, also schon lange unterwegs und ich wollte euch einfach mal sagen, also wie sehr ihr schätzen müsst, eure Pastoren, die ihr hier habt, also Pastor Georg hat eine Botschaft gebracht über die neue Schöpfung. Das war die beste Botschaft, die ich jemals über dieses Thema gehört habe. Und das sage ich nicht einmal nur so. Das war wirklich, wirklich, also ihr dürft gerne klatschen, wirklich. Es ist wirklich, war sensationell. Ich habe so eine Liste von verschiedenen Botschaften über all die Jahre, die ich zu den Besten eigentlich immer so ein bisschen mir behalte und die ist auf meine Liste gekommen. Und wirklich, wirklich, ich war ganz, ganz, ja, preis dem Herrn, aus dem Häuschen. Aus dem Hüsli gsi, ja. Wie man so sagt. Amen. Seid ihr hungrig nach dem Wort, ne? Amen. Darum seid ihr auch in der Bibelschule, also seid treu, seid dabei. Und ich möchte mit euch heute Abend ein Wort anschauen, was eigentlich damit zu tun hat, was unsere Trumpfkarte ist. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in der Schweiz haben wir so ein Kartenspiel, das nennen wir Jassen, oder? Die Schweizer, die haben Jassen, die haben Jasskarte. Wir haben so unsere eigene Art von Karten. Und da gibt es so ein Spiel, wo man dann wählt, dass einer von diesen vier Farben wird dann zu einer Trumpfkarte, also Trumpf. Und das heißt, die niedrigste Trumpfkarte, ja, schlägt die höchste von jeder andere. Und Gott gibt uns eine Trumpfkarte, die muss man unbedingt kennen, weil es ist das allererste, was der Herr überhaupt hat aufschreiben lassen für uns. Man denkt mal darüber nach, aber oftmals ist es immer entweder das erste oder das letzte, was jemand sagt, was eine besondere Bedeutung hat. Stimmt's? Und wenn wir hier zum Jakobusbrief gehen, Kapitel 1, der Jakobusbrief ist der erste Brief, der geschrieben wurde, vom ganzen Neuen Testament. Der erste, allererste Brief. In Jakobus Kapitel 1 sind die ersten Worte, welches vom Bruder des Herrn, Bruder von Jesus, geschrieben worden ist. Jakobus hat ja die Gemeinde in Jerusalem später geleitet. Er ist ja zum Glauben gekommen, erst nachdem Jesus von den Toten aufgestanden ist. Vorher hat er nicht an ihn geglaubt. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir überzeugt sein können, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wie würde jemand zum Glauben kommen an Jesus, ja, wenn er nicht vor der Kreuzung an ihn geglaubt hat? Was könnte ihn nach der Kreuzung zum eigentlich Glauben bringen? Ja, nur die Auferstehung. Weil die Kreuzung war ja das Schlimmste, was man überhaupt in der Familie haben kann. Das ist so wie wenn du irgendeinen Onkel hast, der ist irgendwo ja hingerichtet worden, irgendwo in der Welt, du redest nicht mehr von ihm, ja. Aber Jakobus kam zum Glauben an Jesus, an seinen Bruder und wurde zum Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und er schrieb Jakobus als allererster Brief vom Heiligen Geist geleitet und geführt. Und hier wollen wir hier mal anschauen, was er schreibt. Damals, zu dieser Zeit, gab es eigentlich nur hebräische Christen, weil es waren ja die ersten ungefähr 10 Jahre, die man brauchte, bis Gott eigentlich die Offenbarung schenken konnte, geben konnte durch Petrus, der in das Haus von Cornelius geführt wurde. Das war ein römischer Hauptmann, der glaubte an den Gott Israels, aber war kein Jude. Er war kein Proselyt, der hat sich nicht bekehrt zum Judentum, aber glaubte an den Gott Israels, so wie es viele gab damals im Römischen Reich, wie der römische Hauptmann in Kapernaum, ja, der einen Knecht gehabt hat, der krank war. Kennt ihr die Geschichte, oder? Und hier sehen wir also, dass Jakobus, wo war ich jetzt gerade? Bin ich gerade abgeschwenkt in die Evangelien da hinein. Wo Jesus hier, wo war ich gerade? Cornelius, genau, Cornelius. Ich wollte nur prüfen, ob ihr zuhört. Cornelius, der ja eigentlich als erster Heide zum Glauben kam, ja, das war etwas ganz Großes, weil vorher musste man eigentlich zuerst sich zum Judentum bekehren. Und das war ja die Geschichte, die man ja dort lesen kann in der Apostelgeschichte. Und da gab es dann auch ein Konzil in Jerusalem, um die ganze Sache zu klären, dass das alles in Ordnung war. Als dann Petrus ja gerufen wurde vor den Ältesten, was hast denn du gemacht? Wie konntest du da diese Leute dann auch taufen? Wie kannst du sie aufnehmen, bevor sie sich zum Judentum bekehrt haben und so weiter und so fort? Also, auf jeden Fall, der Jakobusbrief wurde geschrieben zu einer Zeit, wo es hebräische Christen gaben. Deswegen heißt es hier in Vers 1, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und jetzt die erste Ermutigung, Ermahnung, die uns gegeben wird von der geschriebenen Schrift des Neuen Testamentes, sind diese Worte hier in Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden und so weiter. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen zu Vers 2 hier. Also es sind die ersten geschriebenen Worte der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Und was sagt Jakobus uns hier? Er sagt uns, was die Trumpfkarte ist, welches uns dient, damit wir ein erfolgreiches, siegreiches Leben im Herrn haben können. Achte es lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung geratet. Nicht der Anfechtung wegen, sondern da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens, wenn du nicht aufgibst, wenn du festhältst, wenn du einfach standhaft bleibst, ja, wenn du in Freude bleibst, weil du weißt, dass Gott einen größeren Plan hat. Gott lässt dich niemals im Stich. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, das heißt, halte fest, damit ihr vollkommen vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Interessante Worte hier, die wir von Jakobus haben. Worte, die Paulus sehr wahrscheinlich auch gelesen hat, ja, bevor er sogar auf die zweite Missionsreise ging. Die zweite Missionsreise war eine interessante Reise, die er unternahm, weil er wurde übernatürlich vom Heiligen Geist geführt, nachdem er eines Nachts ja eine Vision gehabt hat von einem mazedonischen Mann. Er war zu diesem Zeitpunkt noch in Kleinasien, wie er bisher die galatische Gemeinden gegründet hat und so. Und ja, sie wollten eigentlich Richtung Ephesus gehen, konnten sie nicht, der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu, wollten nach Norden gehen, nach Bithynien, aber auch da ließ der Heilige Geist es ihnen nicht zu. Und siehe da, ja, der Heilige Geist zeigt ihnen auf, geht nach Europa. Und so gingen sie rüber, kamen nach Philippi. Und fingen an, dort in Philippi eine Gemeinde, eine Synagoge zu suchen, wie es oftmals getan hat, fand aber keine, fand nur eine Gebetsgruppe und hat angefangen, einfach dort in der Gebetsgruppe zu sein. Da war eine Wahrsagerin, die dann aber freigesetzt worden ist von Paulus, weil sie zwar Interessantes gesagt hat, sie hat ihn nachgerufen, ja siehe, diese Männer, ja, reden die Worte des großen Gottes, hört ihnen zu. Aber diese junge Dame, die hatte nicht einen Geist von Gott, um da sowas zu prophezeien, sondern es war ein Geist, ja, vom Feind. Und Paulus hat den Geist ausgetrieben. Sie konnte dann nichts mehr wahrsagen. Und da haben sich einige geärgert natürlich. Die Arbeitgeber haben sich darüber geärgert. Jetzt können wir kein Geld mehr verdienen. Und so haben sie Paulus und Silas, der mit ihm ja unterwegs war, ins Gefängnis geworfen. Ihr kennt ja die Geschichte, die meisten von euch, ja. Was haben sie dann gemacht um Mitternacht herum? Mitternacht herum in der Apostelgeschichte, was lesen wir da? Apostelgeschichte und Kapitel 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ich muss wissen, zu diesem Zeitpunkt hat wahrscheinlich Paulus bereits schon Jakobusbrief gelesen. Der wurde geschrieben. Der war schon geschrieben gewesen. Paulus ist auch in der Zwischenzeit auch schon in Jerusalem gewesen, bei Jakobus und so weiter. Also Paulus war einer, der natürlich auch gut gehört hat, weil in der Stunde der Anfechtung, der Not, wo man Schmerzen hat, man geschlagen worden ist, ja, man unrechtmäßigerweise ins Gefängnis geworfen worden ist. Was haben sie getan? Sie haben nicht wehgeklagt, haben nicht gesagt, oh Gott, warum hast du das zugelassen? Was so einfach ist zu tun, sondern sie haben angefangen, Gott zu loben, zu preisen. Ich habe kürzlich mal gelesen von einem Missionar in Afrika, der war schon etliche Jahre im Dienst in seiner Missionsarbeit dort, aber es hat sich niemand bekehrt. Er war total entmutigt, deprimiert, er wollte eigentlich aufgeben. So hat er sich vorgenommen, ich werde jetzt einmal weg von meiner Station hier gehen, ich gehe jetzt ein bisschen eine Tagesreise weit in eine andere Mission und werde mir einfach dort Zeit nehmen, einfach Gott zu suchen und herauszufinden, ob ich einfach aufgeben soll oder nicht. Als er schließlich dort ankam und durch die Tür reingelaufen ist, da sah ein Schild an die Wand hängen, das heißt, versuch's mal mit Danksagung. Gerade erst angekommen und dann hat er sich gedacht, ja, ich habe gefleht, ich habe geweint, ich habe gebetet, ich habe alle Dinge getan, aber Danksagung, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Und anstatt dort zu bleiben und Gott weiterhin zu suchen und zu beten, hat er sich unternommen, ja, ich gehe wieder zurück in meine Mission. Und den ganzen Weg zurück hat er den Herrn gedankt und gelobt und gepriesen. Und als er dann dort ankam, war die ganze Depression weg. Er fing an zu predigen, und zwar in einer anderen Art. Und plötzlich fingen an, die Menschen sich zu bekehren, und die ganze Missionsstation erlebte Erweckung. Halleluja. Versuch's mal mit Danksagung. Paulus hat's gut gemacht, ja. Sie hätten natürlich auch wehklagen können. Ich weiß nicht, vielleicht hätte das Silas sagen können, also ich weiß nicht so, Paulus, also erstens mal, da war gar keine Synagoge. Wir haben ja nur eine junge Frau da vom Teufel befreit. Wir wissen überhaupt nichts, was sonst passiert ist. Also du hast vielleicht viel zu viel Pizza gegessen. Sind wir wirklich im Plan und Willen Gottes hier? Man muss natürlich auch verstehen, Anfechtungen können von verschiedenerlei Situationen herkommen. Ja, in dieser Situation natürlich vom Feind, natürlich vom Teufel hier, ja. Aber manchmal können wir Anfechtung kriegen, weil du selber einen Blödsinn gemacht hast. Auch bei Paulus war das so. Ganz am Anfang seines Dienstes. Wisst ihr, als er sich gerade bekehrt hatte, er war ein Gelehrter der Gelehrten. er konnte diskutieren mit jedem und die in Grund und Boden versinken lassen. Er konnte jede Diskussion gewinnen. Aber nicht unbedingt die Leute für Jesus. So war es. Es heißt nämlich in der Apostelgeschichte, es ist nämlich ganz interessant, viele Leute wissen das nicht, in der Apostelgeschichte und Kapitel 9 und Vers 29, es heißt hier, das war kurz nachdem er gerettet worden ist, es heißt, er redete und stritt auch mit den Hellenisten, sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. Gang heil zum Mami bitte. Und dann der nächste Vers ist interessant. War es nur deswegen, weil er nicht mehr jetzt den Jüngern ja das Leben nehmen wollte, was ja sein Auftrag war von den Pharisäern? Oder war es vielleicht auch deswegen, weil er einfach zu viel durcheinander gebracht hat, weil er mit jedem diskutieren wollte? Er wollte jeden einfach beweisen, ja, Jesus ist der Christus, egal wie, egal was. Und so schaffte er natürlich Probleme. Anstatt dass sie das Evangelium in Ruhe predigen konnten, waren ständige Diskussionen, ständige Streitereien. Und so heißt es in Vers 31, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden aufgebaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Paulus Gonghai, ja. Und er ging nach Tarsus. War längere Zeit dort, man hört nichts mehr von ihm. Eigentlich hätte man denken können, man könnte ihn ja doch gebrauchen. Aber zu diesem Zeitpunkt hat Paulus sich selber Anfechtungen gemacht und hat sich selber da ja den Rauschmiss eigentlich geholt irgendwo. Gott sei Dank, es war nicht lange, bis dann die heidnische Gemeinde, ja Heiden, die zum Herrn kamen in Antiochia, Barnabas war dort dabei und sie sahen viele, die aus den Nationen zum Glauben jetzt gekommen sind. Nicht nur Cornelius, sondern viele andere. Und sie brauchen Unterweisung, weil sie hatten keine Ahnung von der Schrift. Damals hatten sie ja nicht einmal den Jakobusbrief war bis zu diesem Zeitpunkt geschrieben, nur das Alte Testament. Und das kannten sie überhaupt nicht. Sie brauchten Hilfe. Und so Barnabas denkt sich, ja, da gab es ja einen, diesen Saulus, der kennt sich gut aus, vielleicht in der Zwischenzeit, ja. In der Zwischenzeit hat der Herr natürlich auch ihm persönlich Offenbarung gegeben und der Herr wendete natürlich seine Zeit, wo er eben nicht dort war, und hatte die ganze Offenbarung gekriegt, was er uns in den vielen Briefen natürlich dann auch schreibt. Und Barnabas holt ihn dann nach Antiochia und sie sind dann gemeinsam dort unterwegs und gehen dann auf die erste Missionsreise und so weiter und so fort. Ja eben, also Anfechtungen können auch kommen, wenn man sich selber natürlich viel Probleme eben auch macht. Und aber Gott ist größer als das. Gott ist größer als deine Probleme, die du auch selber machst. Wir können nicht immer alle Probleme auf den Teufel schieben, ja, oder auf Gott schieben. Ich weiß, als ich mal einen leichten Autounfall hatte, ich bin einfach rausgefahren und die anderen hatten Vortritt. Einer ist mir in die Seite reingefahren, es gab keine Verletzte oder sowas. Und mein erster Gedanke, Gott, warum hast denn du das zugelassen? Und hörte der Herr, der mir sagte, ich war es nicht. Und ich musste zugeben in dem Moment, ich hatte nämlich kurz zuvor, weil ich arbeitete für eine Möbelumzugsfirma, ich hatte mich kurz zuvor mich so geärgert über meinen Chef. Ich bin nämlich losgefahren mit meinem Wagen und habe einfach in meinen ganzen Gedanken ihn einfach, ja, was tut er mir Unrecht, dies und das und jenes und da. Eben mit dieser Haltung, mit dieser Beschäftigung in meinem Kopf und in meinem Herzen bin ich dann rausgefahren und dann ist es passiert. Und mein erster Gedanke war, Gott, warum hast du das zugelassen? Gott sagt, ja, das war nicht ich. Ja. Manchmal können wir es sein. Manchmal kann es wirklich auch der Teufel sein, ja. Manchmal können es auch andere Menschen einfach sein, die da Anfechtungen machen. Nicht einmal der Teufel muss es sein. Weißt du noch, als Paulus dann als Gefangener nach Rom geführt wird und er eine Offenbarung von Gott bekommt, dass sie nicht jetzt losfahren sollten von Kreta. Und er warnt sie, ja, jetzt ist keine gute Zeit, wir müssen noch warten, weil ich spüre, dass wir in große Schwierigkeiten kommen werden. Ja, es wird mit viel Arges wird da passieren, ja. Und sie hören ihm nicht zu und fahren los. Und was geschieht? Sturm, ja, Schiffbruch. Paulus konnte überhaupt nichts dafür. Es war nicht einfach, oder? Weil sie waren ja Tagelang, 14 Tage lang waren sie in der Dunkelheit auf dem Meer hin und her geworfen, wussten nicht, was passieren würde. Das war eine Anfechtung. Da hat nicht Paulus gesagt, Gott, warum hast du das zugelassen? Ja, er war es auch wieder nicht. Das waren diejenigen, die nicht auf Paulus gehört haben, aber Paulus war hart mitgerissen worden. Was kann er dafür? Ich denke immer wieder an den Mann im Alten Testament, an Hur, derjenige, der mit Josua und Hur, gell? War es die zwei, Josua und Kaleb, die ja die zwei waren, die eigentlich einen positiven Bericht gebracht haben vom verheißenen Land, oder? Und wisst ihr was? Obwohl das ganze Volk und die anderen 10 geglaubt haben, sie mussten 40 Jahre lang in der Wüste umhergehen. Aber auch Josua und Kaleb. Und am Ende von den 40 Jahren, oder, als sie dann ins verheißene Land endlich kommen, von der alten Generation ist niemand da, außer Josua und Kaleb. Sie kämpfen dann auch mit, um das verheißene Land einzunehmen, während 5 Jahren. Jetzt, am Ende von diesen 5 Jahren Kampfes, da kommt Kaleb zu Josua und sagt, Josua, jetzt ist an der Zeit, gib mir das Land, das Mose mir versprochen hat vor 45 Jahren. Jetzt ist Kaleb 85 Jahre alt. Sein Mann, der einen Geist des Glaubens hat. Ich weiß nicht, wie ich zumute wäre. Oder 40 Jahre, ja, jetzt muss ich da 40 Jahre in der Wüste umherlaufen und ich habe überhaupt gar nichts Falsches gemacht. Gott, warum kannst du mich nicht schicken und ich genieße so die schönen großen Trauben und all das, bis die dann endlich mal erscheinen. Er musste leider halt mitleiden. Er war aber nicht schuld. Manchmal gibt es Anfechtungen im Leben, wo wir selber nicht daran Schuld haben. Aber Gott wird uns nicht verlassen, Gott wird uns nicht aufgeben. Denk mal an Paul. Also wenn du lernst hier, ja, deine Trumpfkarte auszuspielen, dann wirst du auch in jeder Situation als Sieger herauskommen. Du wirst das Spiel gewinnen oder das Leben wirst du gewinnen. Hast du schon mal Monopoly gespielt? Die meisten haben Monopoly gespielt. Meine Frau mag das überhaupt gar nicht, ne? Weil es endet immer in Streit oder was, ja. Weil sie verliert und ich gewinne. Aber eine Sache ist wichtig beim Monopoly-Spiel. Am Anfang des Spiels darfst du nicht ins Gefängnis landen. Weil du musst nämlich herumreisen, oder? Und du musst deine Objekte musst du aufkaufen, ja? Weil wenn du im Gefängnis landest und 3 Runden aussetzen musst, oder? Dann bist du schon hintendrein von Anfang an. Deswegen brauchst du die Karte aus dem Gefängnis Freikarte. Halleluja. Wenn du ins Gefängnis geworfen wirst, dann musst du deine Außengefängnis Freikarte musst du zücken. Halleluja. Und gleich wieder loslegen. Und den Teufel schlagen, so wie Paulus und Silas hier in Philippi. Sie wussten, jetzt sind wir im Gefängnis. Aber Silas, oh, mach den nicht raus. Ich habe eine Außengefängnis-Freikarte dabei. Und zwar, sie ist in unserem Munde. Amen. Unsere Munde der Danksagung. Und sie fingen an zu Mitternacht. Haben nicht gesagt, komm, wir können schlafen. Mir tut alles weh. Morgen können wir weitermachen. Nein, die sagten, jetzt ist der Zeitpunkt. Auch wenn es Mitternacht ist. Um die finsterste Stunde erhoben sie ihre Stimme vor Gott. Und ihr wisst, was passiert ist dann? Es kam ein kontrolliertes Erdbeben. Kontrolliert, weil genau der Zement hat losgebrochen, wo ihre Fesseln dran waren. Und sie kamen dann frei. Und der Gefängniswärter wollte sich das Leben nehmen. Und Paulus und Silas sagen, tu's nicht, wir sind alle noch da. Ich staune, dass auch die anderen Gefangenen, die da gewesen sind, noch da geblieben sind. Die waren wahrscheinlich so voller Ehrfurcht, was da gerade passiert ist. Und der Gefängniswärter, der lädt sie alle zu sich nach Hause. Der macht einen Brunch für die. Die sind so überzeugt von der Güte Gottes, dass sie dann sogar hingehen zum Fluss und lassen sich dann auch taufen. Und Paulus sagt, wir kommen mit dir wieder zurück ins Gefängnis. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht gesagt, komm, wir hauen jetzt ab, das war eine gute Gelegenheit. Das war doch der Herr, der dieses Erdbeben gemacht hat. Siehst du nicht, dass unsere Bindungen sind jetzt frei? Das ist doch der Weg des Herrn, wir sollen abhauen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Paulus sah nie eine Niederlage darin, um abzuhauen. Er sagte, wir bleiben. Wir bleiben. Hatten einen schönen Brunch in der Früh, haben einen Taufgottesdienst geführt und sagten, wir marschieren gerne alle wieder zurück ins Gefängnis. Und am nächsten Morgen kommen dann die Obersten, ja, von Philippi kommen dahin und wollen sie einfach heimlich wieder zurückschicken, sagen, jetzt könnt ihr einfach weggehen. Und Paulus sagt, nein, nein, nein, das machen wir nicht heimlich. Das machen wir von den ganzen Leuten hier. Weil sie haben Angst gekriegt, als sie herausfanden, dass Paulus ein Römer war, römische Bürgerschaft hatten. Es war verboten, dass sie einen römischen Bürger so einfach ohne Gerichtsverhandlung ins Gefängnis stecken können. Und so mussten sie alle hinstehen und deswegen war die Philippa-Gemeinde so verliebt in Paulus. Weil er hat nicht den einfachen Weg gewählt, um einfach abzuhauen, als er sein Leben retten konnte, sondern er ist geblieben. Und er wusste, Gott gibt uns dadurch auch einen Sieg hier in dieser Stadt. Und die Philippa-Gemeinde war die Gemeinde, die am allerengsten mit Paulus verbunden war, durch alle seine Zeiten, durch auch später, als Paulus noch einmal ins Gefängnis kommt, nach Rom. Du hast eine Trumpfkarte in der Hand. Die schlägt jede andere Karte, die der Teufel dir überhaupt ausspielen kann. Wenn du weißt, das allererste, was der Heilige Geist hat aufschreiben lassen für uns im Jakobusbrief, war, achte es lauter Freude, wenn du in Anfechtungen gerätst. Ist nicht immer einfach. Ist nicht immer einfach. Auch für Paulus war es auch nicht immer einfach. In allen Situationen. Wie gesagt, wir haben schon beschrieben, wie Paulus in Schiffbruch erlitten hat. Da dachte ich, oh nein, das ist schon wieder eine Niederlage. Was jetzt da, oder? Was ich da wieder erleiden musste. Aber was tut er, oder? Er geht auf die Insel, er fängt an auch Holz einzusammeln und da kommt dann eine Schlange und beißt ihn und zwar eine giftige noch dazu. Wäre ich Paulus gewesen, hätte ich gesagt, ja, das auch noch dazu. Das auch noch, oder? Das wäre der Moment, wirklich noch doppelte Klagelieder zu singen. Aber nicht Paulus, nicht Paulus. Er schüttelt das ab und geht weiter seines Weges. Und ihr, wenn ihr die Geschichte lest, in der Postgeschichte, wisst ihr, dass dann eine große Heilungserweckung losbricht dort, weil Publius, ja der Hauptmann dort auf der Insel, der ist krank und der braucht jemanden, der zu ihm kommt. Paulus geht zu ihm, er wird geheilt und sie schenken ihm alles, was sie überhaupt braucht. Also er ist eigentlich der Gefangene, aber am Schluss ist Paulus eigentlich derjenige, der die ganze Sache führt dann. Paulus hat wahrscheinlich das Wort ziemlich gut zu Herzen genommen hier. Aber es ist nicht immer einfach. Wie gesagt, Anfechtungen können kommen von verschiedenen Seiten, entweder weil wir Dummheiten machen, aber Gott ist größer als unsere Dummheit. Wenn wir einfach uns nicht selber fertig machen, wenn wir nicht anfangen, einfach uns selber einfach nur eine Selbstmitleidsparty ständig zu haben, was habe ich jetzt versagt in meinem Leben, in meiner Vergangenheit, oh, was hätte ich alles besser machen können, hätte ich doch nicht dies und das. Paulus musste natürlich auch dem immer wieder entgegenstehen, wie er eben auch schreibt zu den Philippern und sagt, ich schaue nicht auf das, was hinter mir liegt. Ich bin der Schlimmste von allen, weil ich war derjenige, der auch Stephanus zum Beispiel und überhaupt die Gemeinde verfolgt habe. Und gehindert habe. Aber ich schaue nicht, was hinter mir ist, sondern ich schaue nach vorne, nach dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Christus Jesus. Warum hat er das geschrieben oder gesagt? Weil er wusste, er hat auch immer wieder der Teufel, der dann kommt und sagen will, ja, weißt du, deine Anfechtung, deine Probleme leben, was du da dir geleistet hast, ja, Gott kann nie irgendetwas mit dir machen. Nein, dem ist nicht so. Gott ist größer, wenn du deine Trumpfkarte ziehst. Gott ist größer, auch wenn der Teufel kommt, ja, und will dir Anfechtungen geben. Es braucht nicht deine Schwiegermutter zu sein, ja. Aber Gott gebraucht manchmal Menschen, manchmal Situationen, oder? Aber nicht alles ist immer der Teufel. Es ist auch nicht unbedingt immer Gott, ja, der uns Schwierigkeiten gibt. Es kann manchmal sein, dass Gott uns in schwierige Situationen hineinbringt. Das wird bei Paulus der Fall sein. Weil Gott gibt Paulus nämlich den Auftrag, indem er ihm hier sagt, bei seiner Bekehrung bereits in Apostelgeschichte Kapitel 9 und Vers 15, als Ananias zu ihm geführt wird, um ihn zum Herrn zu führen, nachdem er ihn gesehen hat, ja, als er vom Pferde fiel und diese Erleuchtung bekam. Und er ging in die Stadt Damaskus und Gott spricht zu einem Mann namens Ananias, zu ihm zu gehen und ihm das Wort zu bringen. Und er sagt zu ihm Folgendes: Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Autsch. Ich wusste wahrscheinlich nicht, was das eigentlich bedeutet zu dem Zeitpunkt. Aber er wird nämlich ins Gefängnis kommen nach Rom. Und auch in dieser Zeit im Gefängnis war keine einfache Zeit für Paulus. Wir werden das dann anschauen in der nächsten Stunde, dann nach unserer Pause. Aber wir stellen hier fest, dass unsere Trumpfkarte ist die Freude. Freude am Herrn, nicht Freude an der Anfechtung. Ich weiß, so blöd müssen wir nicht sein, oder? Es gibt diese Lehre im Christentum. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon gehört habt. Ja, du musst dich einmal freuen darüber, über deine Probleme, und dann wird Gott sie dir wegnehmen, ja. Das ist völliger Unsinn. Sondern freue dich, dass Gott die Antwort hat, ja. Aus allen Situationen, ob es Probleme sind, die du selber geschaffen hast, ob es Probleme sind, die der Teufel dir gebracht hat, ob es Probleme sind, die andere dir auferlegt haben, ja. Oder vielleicht schwierige Situationen, wo der Herr dich da hineinführt. Es gibt's. Als ich gerade anfing im Dienst, ich bin hier nach meiner Bibelschulzeit in Amerika, hier nach Europa gekommen. Ich habe dann angefangen in einem Dienst, welches auch in den Anfängen waren, mitzuhelfen. Und ich war junger Mann von 22 Jahre alt. Und so habe ich meine Dienste angeboten. Ich wusste, ich bin berufen in vollzeitlichen Dienst. Ich sagte, was kann ich tun? Ich komme, um zu helfen. Sie konnten natürlich nichts bezahlen zu dem Zeitpunkt. Das war mir nicht wichtig. Ich ging nicht ums Geld. Ich wusste, ich habe in Berufung Gottes. Und so haben sie mir ein Zimmer gegeben im Keller unten. Und ich habe dann dort geholfen, gedient. Damals gab es noch Kassetten und ich habe Büroklammern gezählt und was weiß ich, was es alles gab. Stühle aufgestellt. Es war in einer größeren Villa, was man damals angemietet hat, wo wir gleich die Gottesdienste hatten, aber wir wohnten nicht. Ich wohnte im Keller unten. Leider war zuvor in diesem Keller eine Katze, die manchmal nicht raus konnte und die hat Verschiedenes hinterlassen. Ja, es war also nicht gerade, es war wirklich ich war 10 Monate dort. Es war meine 10 Jahre, wie Josef im Ägypten war, im Kerker, ja. Gut, es war schön im Dienst und all das. Aber es kam dann nach einigen Monaten, es kam einfach, dass ich irgendwann mal satt hatte. Und ich fühlte mich nicht so behandelt, wie ich hätte behandelt werden sollen. Und ich habe eines Tages einfach gepackt und wollte einfach gehen, ohne was zu sagen. Also so war es mir. Und ich war mit meinem Koffer unterwegs, die Treppen vom Keller hoch, oder? Und ich hörte diese Worte in meinem Herzen, das sagte: Wo willst denn du hin? Ich will weg. Ja, habe ich dir gesagt, dass du weg kannst? Ich sagte: Nein, aber ich fühle mich hier nicht so akzeptiert, wie ich eigentlich akzeptiert werden sollte, hier in diesem Gefängnis, nenne ich jetzt mal. Ja, aber es war nicht ein Gefängnis, aber. Er hat gesagt: Ich hab dir nicht gesagt, du sollst gehen. Ja, aber Herr, es ist schwierig hier. Ich werde hier nicht so gelobt und gedankt und geschätzt, so wie ich es kriegen sollte. Tja, der Herr musste nicht lange reden. Ich wusste, ja, nachdem sagt er nichts mehr. Und ich drehte mich um, habe meinen Koffer wieder ausgepackt und blieb weiterhin dort. Lob und Dank. Lob und Dank. Aber es war nicht einfach. Es war eine von diesen Anfechtungen, muss ich sagen, wo der Herr mich da einfach hingeführt hat. Und so gibt es Situationen, wo nicht immer alles rosig ist, wo der Herr dich hinführt. Jetzt muss man immer wissen, ja, ist das jetzt vom Teufel? Ist das jetzt von mir? Ist das jetzt von Gott? Oder ist das jetzt von anderen Leuten verursacht? Ja, darauf kommt es eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht an. Worauf es ankommt, ist, dass du weißt, was deine Trumpfkarte ist, in dem Moment, wo so eine Karte gespielt wird. Und das ist dich zu freuen im Herrn, Halleluja. Ihm zu danken und ihm zu vertrauen dafür, dass was immer die Situation ist, er wird sie wenden, wie es heißt im Römerbrief Kapitel 8, Vers 29. Der Herr weiß alle Dinge, die auch der Teufel zum Bösen meint, wird er wenden zum Guten. Nach unserer Pause werden wir dann in den Fußstapfen von Paulus hineingehen und werden sehen, wie auch er zu kämpfen hat, aber wie der Herr ihn, seine Situation so wendet und so dreht, etwas hervorbringt, das Paulus selber nicht einmal gedacht hätte, dass das möglich ist. Das ist mein Werbespot jetzt. Also, machen wir unsere Pause bis um gut 9, oder? Kurz nach 9, so 10 Minuten und wir kommen wieder zurück. Okay, tschüss.